drauf, ne? Wir gehen dann halt gleich laut, ne? Mehr oder weniger, warum kann ich das hier irgendwie noch? Nee, weil es sind ja zwei Regler, wenn ich da jetzt Ich habe jetzt nochmal. gedrückt. Okay. Ist da? Ja, kommst du? Ja. Dann Ja, drücke man ich hat das jetzt auch hier gehört mit dem Wir gehen gleich laut. mal. Yay! Öfter mal mit Profis, verdammt nochmal. Ja, schneiden wir nachher weg. Ja, einfach gnadenlos wird zensiert. Wie auf Stalin-Fotos. So, ja, gehen wir mal davon aus, dass uns irgendjemand hört, was? Wo sind die Sterne, wird schon gefragt. Verdammt. Ja, wir machen halt mal was ganz anderes. Ich hoffe, die Audio-Level sind so, dass man das erträgt da draußen. Weil wir machen das ein bisschen über die andere Schiene als normalerweise und Was? Ach, normalerweise no. übertragen wir auch keine animierten Bilder, also ganz, ganz was Neues heute. Ugh. Oh, that headache. What happened? The last Ja, thing wir I hatten ja remember is im drinking Stream am something Sonntag drüber red. gesprochen, über dieses neue Spiel Well namens done, Born Vivi. Punk. There's no time for a hangover Und today. Top Hats and There's the data Champagne, drill alter this evening Gamergator. and my shift down in the bar. Und unser And Zuhörer here, Dan war so in this nett, mir einen pestle, Code für is das my Spiel zu schicken, hand. weil er nämlich Bäcker war und da Wow. noch einen Okay, Code you übergehabt hat. need a plan, Und Evie. deswegen schauen wir uns das heute mal an. Focus. Chris, wie bist Step du one. so? Don't go Abenteuerspiele? anywhere until you know where Na, your ich bin ja hand is. sowieso Step generell two. derjenige Get rid of von that uns, der am wenigsten mother of a spielt. hangover. Step three. Do the Weil data liegt auch drill. größtenteils Get daran, rich. dass ich keinen I think Windows-Computer that's habe, all the wo ja. plan I can handle right now. Und auch keine So, Grafikkarte. Was here's ja so my meistens hand. die. Should be nearby. I Die hope. nötigen Dinge sind, um richtig was spielen zu There it können. is. Must have Also bei been mir ist es quite the tatsächlich night nur for so it ein to just Gelegenheitszeug. Also fall halt Mario off. Kart, Just do it, Evie. Pretend like you're a FIFA und functional so, person die and get your Klassiker. drunk butt up. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin so alt, dass ich für ein Spiel mit solcher Grafik eine Grafikkarte gekauft habe damals. Also wenn mir die junge Dame, unsere Protagonistin einer Cyberpunk-Welt, die gerade ihre bionische Hand wiedergefunden hat, Much better. die da jetzt Wolverine-mäßig ein bisschen mit Much rumflext better. und sie sagt, sie hat Kopfweh von gestern, vom Saufen und heute noch was vor, nämlich einen Datenklau und ich weiß nicht, was das andere war, noch einen anderen Job. Und jetzt haben wir hier dieses klassische Point and Click. Ein schönes Poster, Family Pictures. Ist im Moment wohl, glaube ich, soweit ich gelesen habe, nur auf Englisch erhältlich. Hier haben wir eine Katze, das ist natürlich schon mal interessant. Foxina. Faxina. Ist das ein Witz Hey über Foxina, you Datenübertragung? fluffy little ball. Faxina. How are you? That's a good girl. You're a beauty, you know that? Of course you do. Interessant, wie das der Standarddialog jedes Katzenbesitzers. Weißt du eigentlich, wie süß du bist? Natürlich weißt du das. Schauen wir mal, was ist denn auf dem Küchentisch? I'm not gonna clean this up now. Oh, okay, kein Bock drauf. Küche. It's broken. Kaputt. Mikrowelle. Oh, my head is hurting. Where am I? I cannot see. Why can I not see? Trek, what was that? I hope there weren't any psychedelics in my drinks yesterday. Ja, gleich mal aktuelle Themen, Spike Drinks. Nah, Oh. looks like the bucket is what keeps the floor dry. Was das hier vorne für Gegenstände sind, kann man. Kann sie nicht dran. Ein PA-System, ein Cabinet, da sind doch sicher die Kopfschmerztabletten drin. There's nothing I need in there. And I'm not interested in drinking cough syrup for kicks today. Drogenmissbrauch. Tonight's data drill is VR only. I don't need it. Was? Wo hat denn so jemand seine Kopfschmerztabletten? No thanks. My stomach doesn't feel like solid things today. No, yes. Chris, du bist mir keine Hilfe. Ja. Surprise, huh? Ja, wo sind die Kopfschmerztabletten? Keine Ahnung, unter Bett. Schau mal hier, Bedsheet Corner. Ah, there's my hangover pills. Delicious chemical freedom for the brain. Delicious chemical freedom. Also Kinder nicht zu Hause nachmachen. Einfach so die Pillen reinhauen. With the right amount of water, these babies will put me back into action in no time. Ja, jetzt brauchst du noch Wasser. Da steht ein Glas, komm, schnappen wir uns. Good idea. I don't trust this with Faxina so close by. Nah. Looks like the bucket is what keeps the floor dry. Kann ich jetzt nicht irgendwie in mein Inventory und das dann nutzen? Nee, doch. That water is far too unsanitary for any purpose. It's broken. Ja, das funktioniert nicht, dann holen wir es hier. Nehmen wir das Longdrinkglas und probieren. Haven ist die Stadt, in der wir uns befinden. Die liegt auf der dänischen Insel Bornholm. Interessanterweise. Deswegen auch Born Punk. What? No, come on. Please? No. Well, looks like Corporal cut us off again. If we're unlucky, the bar won't have electricity either. At least the glass is half full now. I need more to prevent my delights from turning my stomach into moose, though. Kann ich jetzt die Pillen nehmen mit dem bisschen Wasser, was ich gefunden habe? Ihr seht schon, das ist hier blind, wie das. Nee, möchte sie nicht. Definitely enough pills in there to rip my hangover a new one. Gotta make sure I dissolve them in a lot of water, though. These pills are no joke. Das heißt, wir haben noch nicht genug Wasser, oder was? Ah, okay, da kann man sich hier, wenn man die linke Maustaste hält, kann man sich Points of Interest anzeigen lassen, offensichtlich. It's vital to fill the glass up completely. Okay, natürlich. First. These pills kill one's stomach lining otherwise. Kann ich das aus dem Fenster halten? Oder sagt sie da wieder, das ist zu unhygienisch? Headache. Mal schauen. What the? Hello? Is there anybody there? Show yourself. This is ridiculous. The stuff I took yesterday must have been spiked. I don't want to mess with the window right now. Faxina's in the way. She'd scratch the chrome out of my hand if I tried that. Okay, dann müssen wir die Katze verjagen. Was haben wir denn hier noch? Good idea. It might still be worth something, even in this state. Okay, es gibt Geld für Vodka Bottles. It's perfect where it is. I like the photo right where it is. The poster stays right there. The Bornholm conglomerate government is here to protect you. I'm sure I've eaten from this bowl before, but never sober. Even Faxina doesn't like this stuff very much. Yeah. I use human tools to care for my nail. I'll at least save my favorite glass. I miss permanent things in my life. This is one of the few I have. Oh, es gibt einen roten Hering. Das ist natürlich ein Klassiker. Aber wir wissen immer noch nicht, was ist hier. Vielleicht ist da noch Kaffee. Ist noch Wasser in der Kaffeemaschine. I'd rather deal with this hangover than drinking coffee. I hate that stuff. Aus der Heizung? No use. It's not working. What a surprise, huh? Das sind alles verschiedene Bilder, okay. I'd like to visit the world, but I'm sure I won't need that map to do it. I can't bring myself to do it. Oh, dunkle Vergangenheit lastet auf unserer Heldin. I'll leave the picture right there. I don't want to take that picture. Tja. Spielt das was ab, das Radio? Weil ich höre ja nichts. Nee, ich habe leider nichts gehört. Wie verjagt man eine Katze? Komm. Ja, mit dem Hering vielleicht, oder? Ja, ja, das wäre ja dann der Gag, wenn der Hering mal was nutzt, ne? I somehow doubt that carrying a herring around is the worst thing I've done in the last 24 hours. Wanna have a fishy, Foxina? Fishy, fishy! Here you go, little one. Ha! Christo hast recht. That should do the trick. Foxina will be occupied for quite some time. Get the glass through. I'd have to angle it so awkwardly if it spilled most of the water again. Mit dem kleinen Glas? Ich muss das nur klicken, nicht klicken. This is what it's come to, Evie. You'll be drinking rainwater now. Done. A shot glass full of water. That's blasphemy. Natürlich. Done. One more time and I should have enough water in the glass. Jetzt musst du es zweimal machen, oder wie? Ja. Once more into the bridge. Ist ja busy work, also. Schon am Anfang vom Spiel schon busy. No one I know sees me doing this dreck. That's it. I feel like making a smart-ass comment, but I'm still not sure those pills won't melt my stomach. So. Packen wir das mal hier rein. The damn bottle won't open! Must have played around with it again yesterday. Okay, it's open. Finally. Let's down this baby and get to work. Na also. Nectar, ambrosia, manna. Yeah, I'm that excited about getting rid of this headache. Ja, trink's doch auch, Mädchen. Ah. Damn, about time. What a hassle. Feels better. In a few seconds, my brain should have cleared up. Oops. There we go. Hangover successfully exterminated. Let's get out of here and find Hassa. She'll be my meat guard for tonight's data drill after all. Hassa sollen wir suchen. Okay. Oh no. My head is doing it. Again. 5.1604 degrees north, 1.8669 degrees east. Stop. Stop it already. I'm gonna kill whoever is responsible for this. Ist das nicht gleich ein bisschen harsch, wenn man gleich jemanden umbringen will? The door has no handle on purpose. I can't open it like that. Right. Let's get out of here. Door. Voice recognition. Owner. Voice not recognized. Please enter passphrase. What do you mean, voice not recognized? It's me. Dreck. Ugh, well, all right then. Door. Passphrase. Frangelico Underberg Calvados Kalua. Passphrase not recognized. Please try again. Something's definitely wrong here. How could... Passphrase not recognized. Please try again. No. Door, passphrase. Diese Zukunft ist schon verrückt. Unterberg, Calvados, Kalua, Uzo, Finlandia, Firewater. Passphrase not recognized. Access denied. I'm beginning to feel as if something really bad happened yesterday. This all makes no sense. Door. Load override protocol. Evi evacuate 2509. Initiate security question. Evi evacuation 2509. What is the name of your favorite cocktail? Müsste ich das wissen? Screwdriver with nano color injectors. Wrong. Door system shutting down. Verfanden. Rend me. I have no idea how this can be, but I'm locked out of my own security system now. Läuft ja. Hier kann man doch hacken. Dann hacken wir uns jetzt da mal rein. Plugging in. Matrix. Open Sesame. Also die wichtigsten Tropes für Cyberpunk werden schon mal bedient. Ein Protagonist, der das Gedächtnis verloren hat, ist auf jeden Fall schon mal gut. Aw, Foxina. Don't do this to me. I'll be back soon. I'm counting on you later. You know that Hassan needs you to help her guard me. I love you, little one. Ja, aber du musst da die Tür zumachen. Was, wenn jemand deine Katze klaut? The camera can stay right there. And ruin Hassan's real-life crime diorama? No way. Okay, hier ist eine Schießerei gewesen, oder was? Türe von Guldklump und eine Karte von Haven. The map can stay where it is. Ja, ich wollte sie eigentlich sehen. Map of our neighborhood. The red spots are corporal stations. One would think that with that much police presence, things would be better around here. Wir leben in der Dystopie. If one recently had a lobotomy, that is. Stairs to the roof, stairs to the bar. Sie hat noch von der Bar erzählt. I shouldn't go down yet. First thing is... Wir sollen erst Hussar fragen. Woher soll ich denn wissen, wo Hussar ist? It feels strange leaving the door open like this. But no. Let's talk to Hussar first. Ist das hier? Wie sie da jetzt hingekommen ist? Ist ja, über die Treppe, oder? Like a cold boot for the synapses. Hey, creepy voice. Are you still there? Good. Looks like the day may be salvaged after all. Ja, mir gefällt der Grafikstil auf jeden Fall gut. Also gerade jetzt hier dieser Regeneffekt ist sehr schön gemacht, finde ich. Und die Spiegelungen, die angedeuteten. Man kann echt mit Pixelgrafik noch so viel machen. Hussar's shack. I'd better leave Hussar's shack alone. Hey, Hussar! Wake up, you boo-strike! Time to give me some meat space cover. Uh-oh. Great. She's probably still asleep. I'll try calling her. Ist es nicht gefährlich, wenn sie sich diese Hand mit den ausfahrbaren Klingen ans Ohr hält zum Telefonieren? Schnick, no sind die Ohren weg. Calms off, Wreck. I can't do the drill alone. I need her to drag me out if I get iced. Uns doch mal hier umsehen, wa? Ach, wir können nur bis hier fahren, okay. I've drunk enough water for now. I do find the idea of the Norse pantheon funny, but not that much. Hassan would likely kill me if I took that poster off. I'm not planning on visiting Finland anytime soon, So, that poster can stay. Free Finland. I'd rather not be caught on the streets with terrorist propaganda. Free Finland is terrorist propaganda. Krass. Hast du vielleicht irgendwas, was du mit der Pfütze benutzen kannst oder so? Hier ist ein Weltraumfahrstuhl im Hintergrund. Hier oben hängt er. Oh Gott. Also die geraten im Gange wahrscheinlich. I'm not interested in saving his. Ach so. Das Shirt hast du dir geschnappt? I'll just hop over there and hit your ride into orbit. Sure. I'll just. I don't feel cocky enough right now to piss us off like that. Wieso? Was soll man sauber machen? Ja, eben. Jetzt auch so schon im Regen, aber. Okay. Das wäre der Paddel. Ah, hier ist eine Leiter noch. Okay. I'll just use the front door instead. Thanks. Ho, ho, ho, ho, ho. Geh mal wieder runter, oder? Gucken, was sie dann sagt. I shouldn't go down yet. Ja, aber Husa ist doch nicht da. If we had running water, this would. Nah, I'm gonna leave. Okay. I prefer smoking digi-sigs. Digi-sigs. Kannst du ruhig mal rauchen, Diggi. I don't want to go back there. Things happen there. Dinge passieren, ja. I don't want to play electrician today or ever. The camera can stay right there. Können wir vielleicht das T-Shirt über die Security-Kamera packen oder wieso? I know what shirts are for. I doubt this is it. Ja, klassische, auch so die klassische Lucas Arts. I know what shirts are for. Humor bei den I doubt this is it. Schön getroffen. Ja. Siehst du, deswegen spiele ich diese Spiele nicht. Oder fehlt dir vielleicht noch was in der Wohnung? Was wir noch nicht geholt haben? I don't want to close it. I don't want to jump out of it either. Yet. Okay, wir haben in dem Cabinet geguckt, da war nichts. Den Ancient Computer wollte sie nicht haben. Wardrobe. Jacket. I'm far too hungover to change clothes right now. Also, that sewer punk smell. Okay, sie möchte ihren Körpergeruch behalten. Das ist in Ordnung. Vielleicht kann ich mit dem Towel den. They do say to never travel without a towel. Auch wieder eine Anspielung auf ein klassisches Abenteuer. Hitchhiker's Guide Through the Galaxy von Infocom damals, noch textbasiert. Oh, yes. It's not working. What a surprise, huh? Ja, wir haben ja ordentlich gesehen. Wollen wir noch mal gucken, ob wir den Paddel jetzt aufwischen können. Wenn das irgendwas. Nein, du sollst laufen. Das ist noch ein bisschen zu brandy. Sensiblen Punkte erwischt? That doesn't need drying or cleaning. Tja, okay. Eine schlaue Idee, Chris. Oh. Nicht das, was wir brauchen. Kann ich nicht irgendwie. Huzzah! Wake up, you reserva svenska! Sleeping like a brick, apparently. little screech of my claws will wake her up. That sounds hideous. Who? What? I'm gonna get you, you little dreadhead. Chill, Hassan. It's me. I couldn't get you to wake up. All good. All good. All good. I nearly had an heart attack. I don't know, crammed up like you. Oh, give me a second, you lunatic. Sure thing. Sorry, but I needed you awake. And now tell me why you almost ruined your claws to wake me up. So you promised you'd meet God and me on today's drill. You stood up for that. I tried calling you, come off or something. What in Thor's underpants happened yesterday? What did we do? Ja, das interessiert mich eigentlich am meisten. What in Thor's underpants happened yesterday? What did we do? That is a very good question. I don't remember much either. We started drinking some fancy new nano cocktail. You tried pathetically to flirt with that rogue android. Don't judge. I always judge. At one point, I had to scare some gangers away. And when I came back, you were taking a bet about being able to hack some node I never heard of. Then all I remember is you on the floor twitching like you've been iced and us all laughing at you. And more drinks. Now that I say it like that, you okay, sis? No. I've been hearing a strange voice in my head. I thought it was the drugs at first. But you didn't mention any. There won't be. Then I'm not so sure anymore what this is. Maybe I got fried. Gonna need to check my deck. Ice-induced psychosis is the last thing I need right now. Better do it quick, too. Anything else you want? You promised you'd meat guard me on today's drill. Still up for that? Every no, no way. I'm hungover as dreck. Come on, you'll survive without me one time. Please, please, please, please, sis, I need you. Oh no, don't use that voice, little one. Please, Hus. Naja, ich sehe gerade das Bild ist ein bisschen klein. Das ist tatsächlich irgendwie nur ein Viertel von dem ganzen Streambereich. Deswegen haben die Leute wahrscheinlich ein bisschen Probleme, das lesen zu können. Vielleicht beim OBS nochmal größer ziehen oder so. Fuck, warum sagt denn keiner was? Ja, ich habe das auch gerade eben erst gesehen. Sorry. Oh, jetzt müsste es besser sein. Nee, hat sich nichts verändert. Musst du beim OBS mal gucken. Ich hab's im OBS gerade größer gezogen. Ach so, ist vielleicht ein bisschen verzögert eventuell. Jetzt tut sich was. Ja, jetzt bewegt sich was. Oh, das ist, okay. Warum sagt das denn keiner? Sorry. Haben die Leute wahrscheinlich so hingenommen. Ja, das ist so ein altes Spiel, das ist so niedrig auf die Luft. Genau, ja. Hervorragend. Ja, die streiten sich immer noch, die Damen. Wir haben also nicht viel verpasst. I know you love me. Shut up. Übrigens, ein Gamer hätte ein Spiel mit zwei Frauen gleich am Anfang, die sich über was anderes unterhalten als über einen Mann. Oha. Das Spiel hat den besten Test schon bestanden. Neither do I. That's your problem, sweets. Das ist die Frauensolidarität. That's your problem, sweets. The clothes you hung up yesterday are soaking wet now, by the way. What clothes? You must have hung up your clothes when we came back up yesterday. Don't worry, though. I saved your favorite shirt. Thanks, sis. No idea why I did that. Oh, if I weren't a walking corpse, I'd punch myself. Keep it safe for now. I'll collect it later. You got it. Ihr Vater ist auch unser Arbeitgeber. Think your father's gonna lop my head off for missing my shift? Yep. Dreck. Yep. Shouldn't you be downstairs right now too? At the door? Yep. So he's gonna lop off your head too? Yep. Dreck. Yep. Thanks for the stimulating exchange. Yep. I'll be going, Us. See you later, Sparrow. Ja, dann gehen wir mal runter in die Bar und schauen mal, ob wir unseren Job machen können, wenn sie uns jetzt lassen. Oh, ja. Well, well, well. Look who's alive again. Are you doing your freaky chameleon eye thing again? You know, I don't like it when you don't even turn your head to look at me. And you know I don't like it when you party the whole night, so I have to take over your shift. Since I'm behind the bar and you're not, guess what? You're gonna have to live with my new eye creeping you out. I'm sorry, Klump. Strange dreck's been happening. I really don't wanna know right now. At least you've not been shooting your gun again upstairs. Could you stay behind the bar for a bit longer? I need to prepare for a drill, and Hassa's down too. Yeah, yeah, I figured. Do what you gotta do. Glump's here to save the day. I'll just pay myself your wage then, huh? Klump. No, okay, I'm sorry. Really. Ja, das ging ja noch einfacher als wir dachten. Sieht sowieso so ein bisschen so aus, als wäre er da angewachsen, also. Carl Lucas. Remote Control. Beer Tab. Bar Counter. Lieutenant Hund. Das ist Lieutenant Hund, ist das der örtliche Cyberbeauftragte? Kai Elspas. Job. Vending window. Bar shelf. Security fridge. Okay. Mal sehen, was Lieutenant Hund zu sagen. Hard pass. Dude doesn't like talking. Okay. Lake Kulibius. Hey, Lake. How's it hanging? I have a PhD in chemical engineering specializing in biomaterials. Things don't hang for me. Okay, nice talking to you. You good, Kai? I'm excellent. Thank you, Evie. How's your health? Not worth mentioning. You better take care of yourself, young lady. So, aber auch den Herrn Lucas. Der sieht schon ein bisschen strange aus. Hey, Carl. Evie. Did you ever want to change something? What? Everyone wants to change something. All right. Unfortunately, change always comes from the top. And I don't think you are the top. Are you? I'm gonna go now, Carl. The aristocrat. Hey there. Everything fine? Very. Our new TV show is about to debut on Boon Ho 1. You have to watch it, Evie. What's its name? I'm afraid it's too early to tell you that, Evie. War nicht der Internet-Aristokrat? Nee. Sieht mehr wie Total Biscuit aus, aber die Stimme. Ein bisschen anders. Ein Musical. Achso, wenn sich jemand wundert, warum er keine Musik hört, dann ist das, weil ich die Musik runtergedreht habe. Und das am Anfang auch ein Song und so war ich ein bisschen. Ich mache ja nicht oft so Streaming-Sachen. Gucken, was es im Maintenance Room gibt. Ein Keypad. Ein BioWare Generator. Okay. It has to be open through the keypad. Okay. Warehouse Logistics Simulators never were my thing. Können wir mal probieren. I have no reason to mess with our BioWaste Generator. Also ein Waste Generator. Ich habe auch BioWare gelesen eigentlich. Oder war das jetzt nicht vorlesen? Da steht auch BioWare Generator. Könnte ein Wortwitz auf BioWare sein, halt. Ugh, I don't want to risk the generator breaking down. Because that's what would happen if I'd touch it. I prefer my beer cold. Stack of coasters. I did run out of coasters upstairs. I don't think I need anything from there. Nah, I'm good. Vielleicht auch mal gern gesehen. In Computerspielen. Da ist jemand. I don't need to go. I don't need to go. Du sollst ja auch nur reingucken. I don't need to go. I don't need to go. I see no reason to expose myself to the smells of our patron's feces. That's a no from me. Considering how rough I probably look, I approve that this mirror is broken. Not sure what I'd want to do with that graffiti. Lesen, Mädchen, lesen. Geht es? It's not, it's cubic. Ach so, das geht damit rechts. I think it was me who sprayed that graffiti on the door. What can I say? Sometimes when I drink, the activist goblin in me comes out. Thankfully, activist goblin, I forget all about that Ordnung. Nonsense when I sober up. Judging by the smell coming from inside that stall, someone was surprised by the sudden lack of running water even more than I was. That hole in the door has a very funny and dramatic story behind it. Not that I remember it, but I think it included laxatives and a shotgun. Lock says it's occupied. Must be out of order. There's no shooting if you break it. You pay it or we break you. Okay. I don't need to go. If the state of this urinal is anything to go by, das ist progressiv, ne? Nur eine Toilette deserves its reputation. Stimmt. Scheint eine Unisex-Toilette zu sein. Mit kannst du noch was verstopfen mit deinem Taul? Ja, kannst du irgendwie gehen oder so? Ich schau gerade, was im Fernsehen läuft. Achso. Okay. Worum geht es in dem Film? Joyed Riot. Oder hat sich aber echt jemand Mühe gemacht? Und die Katze spielt Klavier. So Kleinigkeiten mag ich. Ein Hologramm. Holograms are immaterial. Guess where Born Home Properties doesn't sell or rent flats out? That's right. Haven. Our beer tab. We serve twitching top hats, a Born Home local, and changing conglomerate brands to show what proud patriots we are. We take bets via that window, sell digi-sigs and other stuff patrons in a bar would want. Of course, all business endeavors are licensed. By the Evie's wallet approves of this corporation, that is. the door to the outside. Being outside is not in my vocabulary today, though. Hey, Elsie. Hey, Evie. You want a good deal on some salvage chrome? I'm good, thanks. Okay, und eine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wenn ich rausgehen können. Versuch doch mal den Fernseher kaputt zu schießen oder so. Oder den neuen. Keine Ahnung. Oh ja, eigentlich. Wir neuen. The pad's internal mechanism is completely mechanical. I can't hack it. Ah, don't bother. Our security circuit is down. I don't think it's Gorpul. After the sets went down, Haven got cut off almost immediately. Water's out and electricity too. We're running on our backup grid now. Should suffice for the night. There's not enough juice to run our security circuit though, so if you wanna rob us of the good booze again, you're gonna have to go elbow deep this time. Oh no! Is it my turn? After what you did yesterday, it certainly is now. Crap. Literally. Not funny. I regret having voted for the biowaste backup. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich mit der Biowaste dann Energie erzeugen, oder was? Ach so, man muss die Biowaste aus dem Klo wahrscheinlich in dieses Generator-Ding schaffen, oder? Klingt nachvollziehbar, ja. Oder war da nicht auch irgendwie die Rede von Zigaretten oder so? Oh, nee, ich glaube, das war bei dem anderen Ding, ne, was wir uns gerade angeguckt hatten. The pad to gain access to the backup generator. We use the generator to power our security circuit. So restricting access is necessary. I wonder if the code is still 999999. Or if my influence is finally taking hold in this bar. That must have been the wrong combination. Okay, wir müssen eine Kombination suchen. Offensichtlich, was ist denn das da eigentlich in dem Glas? Das macht mich ein bisschen kalt. Ach du meine Güte, das ist jedes einzelne Shelf ist auch noch mal. Das ist good idea, Evie. You can never go wrong with plastic gloves in my business. Okay, dann noch mal plastic gloves. I don't want to risk dropping my favorite jar. Nah, I'm good. Okay, dann wird das. I don't want that bottle. Some ultra sweet cherry syrup. It's basically diabetes in a bottle. A destroyer of teeth. A human could probably run for a year on those calories. It's also an acceptable superglue. It's really, really disgusting. Pick it up. Dreck. I think I drank that yesterday. Good idea, Evie. Glad I had a closer look. We definitely had this in our drinks yesterday. I don't want that bottle. Ich den Kasper draußen mal fragen, ob der was darüber weiß, was die Nummer von dem Generator ist. My boss and foster father, Harald. We call him Guldklump. He may look a bit screwed, but if anyone as much as touches him, I'd go full Valkyrie on him. I owe the chum my life. Hey, Klump, I... Hold it right there, young lady. Before you even begin asking me for more favors, I know you went upstairs with my 250 creds vodka yesterday. Tell me you didn't just drink it all. Actually, I did. Listen, yeah. I messed up yesterday, Klump. Girl, you're past your 20s. You're hot stuff in the net, and you worked for a megacorp. and you still behave like a drake-headed teen. What in Loki's name is wrong with you? I don't know. You're the best, Klump. But I can't stand being back in Haven anymore. And I can't stand having to do milk run drills. As if I were a green noob again. What do you expect? No, sorry. I know what you expect. Never mind. I'll pay for everything. Oh, yes, you will pay. And then you'll stay sober for at least a week. A friend's leaving for a short contraband run next week. You'll be on that ship. Get a break from this place. Thanks. I could use that. I'm really not trying to screw you over, Paps. Yeah, I know. But the way you behave right now, I think I'll have to keep you on a short lease for a while. So, what did you want? What's the current generator access code? I tried your old code, but it didn't work. Yeah, I changed the code so I wouldn't have to listen to your security lectures anymore. I wrote it down so I wouldn't forget. Here, have a look. Not exactly much safer, but better than before. Thanks. Welcome. Okay. Hus wants me to make her the drink we had yesterday. Any idea what we had? What you had? What didn't you have? But yes, I think I know what she's talking about. You two called it Ruskum Snoozk. Of course, you only used ingredients from the security fridge because nothing's too expensive for the ladies, huh? I remember you two screeching about some Polish vodka. You're really in the mood for vodka lately. Then I asked you to be careful with the bottle you were handling, and you said, no worries, it's straight from here, we can get more. Which you never did, naturally. I would've, if I'd remember any of this. Not the best time for assurances like that. Just let me finish. The third bottle you used, Hussar split straight on the floor. You two were like gremlins yesterday. You can tell my daughter she's gonna pay for whatever that bottle was. I think there was also something non-alcoholic in there. You vanished around the corner and came back with another bottle. That's it? You don't remember the exact ingredients either? Evie, I was dealing with a full bar, whilst you two were busy reliving your teens. Don't push it. Okay, okay. Thanks, Klump. Please show me the generator access code again. Sure. Das ist ein Sigma 37. So. What's all this about a satellite shutdown? Well, minutes after you were almost fried by your drunken hack, the geosats over Bornholm went dead. Looks like the conglomerate are routing all data via their proprietary sats now. But they excluded Haven from their net. Guess it's to prevent slum pirates like you from screwing their dreck up right through the front door. That is, if you aren't the cause to begin with. I mean, you go on a suicide dance with Black Eyes, and minutes later, all hell breaks loose. I can't be the reason, Klump. How would I do that? Shut down whole satellite arrays? If I could do that, I'd be rich as Drac. Or dead. Or both. I sure hope you're not hot enough for a dropship to appear over our roof soon. Anyway, shoeboxers are adapting, or are just staying off the net. Rest of town has a couple of bandwidth problems. Okay, das klingt mir auf jeden Fall als ein bisschen viel Text jetzt. Soll man sich das alles merken? Das ist relevant. Also zumindest grundlegende Sachen soll ich bemerken. Since when have they promoted you to admiral? Ich auch schon lange raus. Thanks for the heads up. Also wir sollen der Tante das den Drink mischen, den sie gestern hatte, oben auf dem Dach. All's gonna be fine, Klump. Und wir, dazu müssen wir diesen Generator mit Waste versorgen, wie auch immer wir das machen. Also schauen wir mal. I've been hearing a strange voice in my head. Did I mention anything yesterday? A voice? A do you mean? Is your conscience suddenly talking to you? No, I mean it. It's a female voice, and it sounds confused. Every time it talks, I get a bad headache. Started right after I woke up earlier. Sounds like you caught a severe case of machine spirit. I've seen the Warhammer novels in your library that you're trying to hide from us. The Mechanicus aren't real, Klump. There's no machine spirit. Come on. Did I say anything yesterday about a voice? You didn't. But if your brain is as fried right now as you looked yesterday, it's likely just your neurons being on rehab. You're probably right, but it feels strange. It feels as if it's me that's talking, just with a different voice and disoriented. Projecting your consciousness into orbit will do that to you, Wavy. Come now, it'll be fine. If I'm not worried about you for once, you needn't be. I hope you're right. But anyway... Hassan couldn't tell me much. What happened yesterday? If I told you all the things you do yesterday, I'd get really riled up. But I'm gonna tell you one thing. You scare me again like you did. You'll have to go. I mean it. You scared? You weren't even scared when your face was pushed straight into that. Ja, es geht aber irgendwie auch so ein bisschen sehr viel hin und her jetzt, also weiß ich nicht. Aber es wäre vielleicht besser, wenn das so eine Frage, eine Antwort wäre oder so. Na, das Problem ist ja, du musst am Anfang halt einen ganzen Arsch voll Exposition rüberbringen, damit der Zuschauer weiß, worum es da überhaupt geht, beziehungsweise der Spieler. Das ist aber immer schwierig. Girl, I know our world's kinda screwed, but what you did was pretty much suicide by corp. Don't ever do that again. I don't care how drunk you are, don't do it. But I... And what happens 10 minutes later? Bornholm's satellite net goes down. I just hope for our sake that wasn't you too. I couldn't even do that in my dreams, Klump. I'm sorry I scared you. I'm a dreckhead. At least you're a dreckhead with a heartbeat. Aua, Mr. Peterson. Au, nicht beißen. Verdammt nochmal. Es kommt davon, wenn man mit ohne hinzugucken eine Katze streicht. Ey. Recht sagt du. Eieiei. Unglaublich. So. I'm sorry about... Nutzt den roten Hering, würde ich sagen. Ja, ich hab leider jetzt gerade... I'm very sorry about my behavior. Virtuelle Katze. I know I said sorry already, but seriously, I know I'm a pain right now. I've been trying to get on my feet again for so long now. The drill jobs aren't getting more lucrative. I don't ever want to be a gang hacker again. And I miss Mitsutomo life so much. I love you, Klump. But this is eating me alive. I never understood why you find the golden cages of the corpse so enticing, Evie. But I don't need to understand everything. What you need to understand is that I'm going out of my way to help you. I love you too, but aber ich bin leicht zu unterhalten, immer wenn die Katze da oben Klavier spielt, bin ich schon wieder. You start risking my business and you risk my other daughter's future. And blood, Evie. Blood in the end is thicker than water. Ich höre auch die Töne, deswegen lese ich den ganzen Kram die ganze Zeit. Ja. Schon ein bisschen ja, anstrengend. Mit einem osteuropäischen Akzent. Ich komme da nicht mal weg. Kann ich einfach irgendwie wegklicken oder so? Oder muss man da jetzt so lange reden, bis es nicht mehr geht? Das ist der Exposition. I'm going now. See you later. I'm going now. See you later. Till soon, Evie. Purpose plastic gloves disposing of bodies. Gloves wouldn't help here at all. This is our bio-waste reservoir. It's as disgusting as it... It's a pretty safe method of... One, almost nobody knows how a turd-to-power converter even works. Two, it's a turd-to-power generator. Seriously. Ugh! This is the worst day. The smell, by the love of all that is... Holy drack! Let's get this over with quick. Am I supposed to grab some of the dreck with... The gloves won't fit. Okay. That thing once held alcohol. It deserves better than that. Okay. It's made for bo- Das heißt, wir brauchen ein Gefäß, oder was? Wir dürfen keins von denen hier benutzen. Das ist ihr Favorite Glass, das wir sie sicher nicht benutzen. Den Cherry Syrup brauchen wir auch für was anderes. Das heißt, wir müssen irgendwas finden. I shouldn't leave whilst there's an open hole full of dreck waiting for someone to fall into. I'm not big on workplace safety, but I definitely don't want to take the blame for some. Okay. That's not so. Oh, thank Freya. Finally. Wir können den Eimer aus der Wohnung nehmen, aber ich fürchte fast, dass wir sind. Vielleicht kann man den ja gegen irgendwas anderes tauschen. Our booze collection would. There's Terrozeca from Berlin, 20-year-old Havana Club. That green bottle over there is our local shoebox glow. And up until recently, it featured an incredibly rare. Was ist denn mit dem Chat? Der könnte ja auch mal was. Vielleicht weiß der, hat der eine Idee. Ich sehe den nicht. Ich glaube im Moment nicht. Man hatte gedacht, es wäre ein Republika-Stream, aber das kommt noch. Der Republika-Stream. Ja, der Wingo schreibt endlich mal mit Mr. Peterson Action im Stream. Das erinnert an die gute alte Zeit mit Fievel. Ja. Ist ein längerer Zuschauer von uns. Der gute alte Fievel. Lange ist es her schon. Ich glaube, die Cat Bowl, ich weiß nicht. I'm sure I've eaten from this bowl before. Dry food for Foxina. I'm always keeping some in there. Makes Foxina remember where her home is. I don't want to mess. It's perfect. I call it the lone survivor. At least I think I did. I was. Diese Dame scheint ein hartes no Problem. Use. It's not working. That water is far too unsanitary for any purpose. Oops, was war das? I'm not gonna clean this up now. Ja. War oben noch irgendwas? Tonnen hier, aber die kann ich nicht, meinen. I'll just use the front door instead. Thanks. Kann nicht wahr sein. Hey, Carl. What? Everyone wants to. All right. Unfortunately, change. I'm. Hey there. Very. Our new TV show is about. What's its? I'm afraid. I'll keep an eye. Perhaps another time. The bar's chalkboard. We use it to organize Android Death Derby bets and other such events. Sometimes I draw Hassan sitting on Guldklum's face. That usually doesn't go so well with the two. Ich dachte, sie ist seine Tochter. Warum sitzt sie auf seinem Gesicht? Oh, that's a canister. Can we die Scheiße hier in Kanister füllen? I don't think I need anything from there. Those shelves are filled with. It's where we keep the bodies. Of the frozen fish that we serve the patrons. Aha. There's only frozen fish and stuff like. Oder so ein Biercase, das kann man aber nicht mitnehmen, oder? I don't wanna I prefer my beer cold. Our bar's house beer brand, Twitching Top Hats. It's produced in the works by a strange, grumpy old dude. Beer's excellent, though. I'll abstain from messing with the electrical command center of the bar. I usually let Hassan handle it, because that thing just screams, I want to electrocute you. Den Code irgendwie so eingeben? Also er hat uns da ja was gezeigt, aber keine Ahnung. Was meint er mit Sigma? Sigma 37? That must have been the wrong combination. Sechs Stellen. Aber wir haben ja nur drei. Also müsste das Sigma irgendwie für was anderes stellen. Ist nicht auch so ein Symbol für eine Summe oder so? Was steht denn Sigma? Komm, Chat, ihr seid doch alle schlau. Aber ich kenne das ja auch schon von früher von so Spielen. Dann musste man auf, auf die GameStar oder die Powerplay warten. Und um rauszufinden, was da passiert. So, das steht für 200. In Greek numerals, Sigma has a value of 200. Der 18. Buchstabe. Das griechische Alphabet. Chat sagt jemand 200. Ja, habe ich ja schon probiert. 200 37 0 0 3, 7. Da fehlt irgendwie noch eine Stelle. Auch nicht die Unicode. Okay, noch mal gucken, aber ich meine, das wäre Sigma 37 gewesen, oder? Hoffentlich muss ich nicht wieder durch drei Dialogräume durch. Please show me the jet. Sure! Sigma 37. Also Google sagt, die Summe ist eine wiederholte Addition mit einem Startwert und Endwert. Da gibt es auch so ein Ding, da habe ich jetzt 37 eingetragen, da sagt, das Ergebnis wäre 25. Also mal 25 eingeben, so lange bis es... Must have been the wrong combination. Aber noch 6 Stellen macht dazu. Wir brauchen es mit 6 Stellen. Was soll denn das Sigma? Hm. Mesh. Ja, Top Heads. Ja. Falls du uns zuhörst, ne? Wir sind für Tipps dankbar. Ich glaube, bei dem ist gerade irgendwie 4 Uhr morgens oder so. Ja, da kann ich ja jetzt auch nichts für, hätte dann einfach mal nichts für uns machen wollen. Aber ich gebe dir auch noch diese Zwischenschritte. Vielleicht müssen wir es ja auch alles machen. Ah, das könnte sein. Was hast du gesagt? 6 Stück? Mhm. Ja, das sind aber eigentlich... Das sind aber eigentlich... 2, 3... Nee, nee, es sind auch mehr. Das sind weniger und das sind mehr. Als 6 Stellen. Aber das. Ja, oder probier mal 3, 7. Ja. 1, 2. Ja. 1, 8. That must have been the wrong combination. Geht das? One more try and I'll be locked out from the system. One more try and I'll be locked out from the system. Na klar. Echt? Na klar. Ja, eine Idee hätte ich noch. Ich habe noch eine, ja. Und zwar 1, 2. That must have been the wrong combination. That's it. I'm locked out. Hast du getippt? Ich sehe gar nicht. Ich habe mich ausgelockt. Oh. Kann der mich wieder einloggen? Mit dem Hacking-Ding? Please show me the generator access. Sure. Das gleiche Ding mit aufhören. I'm going now. Till soon, it. Ja, Evie. Was ist denn los? The pad to gain access to the backup generator. We use the generator to power our security. Ja, wissen wir doch. Oh nein, nicht darüber nach. This is so much easier and fun than learning a stupid number combination. I'm really not looking forward to this. Oh ja. Eigentlich machen wir das hier sowieso falsch. Es muss alles so hier New Video Games Journalism-mäßig angegangen werden. Ach so, du meinst, wir sollten mal eine Linse reinklemmen ins Auge und sollten überlegen. Ich meine, guck mal, sie muss in der Bar arbeiten. Sie weiß nicht, wovon genau. Sie morgen leben muss, soll. Der Mann hinter der Theke nutzt offensichtlich seine Machtposition aus, dass sie für ihn offensichtlich, ja. Ich meine, er ist ein transhumanes Wesen, scheinbar. Das ist natürlich... Ich denke, der Aristocrat ist vielleicht auch so ein Symbol für die Oberschicht. Ein überbordenden Kapitalismus. Weißt du, wie ein König der Löwen. Let's get this over with quick. Ah ja, genau, dem schlechtesten Disney-Film, ja. Oh, die Faschisten. I don't know about Born Punk, but this is an experience I had with Nietzsche or Heidegger before. And this game is practically the same. Ich glaube auch. So, stand das da gerade auf der einen Klo-Tür oder wie? Habe ich gar nicht gesehen, die Einblendung. So, Open Reservoir hatten wir. Reservoir lit, nee. Use on self, nee. Alright, let's do this. I need to protect my head, though. I have a policy of not touching the fruit of other people's nether parts. Let me see. What do I have? I think I should use the plastic gloves. Gloves on? Okay. Nose jetzt auf einmal geht's, oder was? Deep Sea Expedition commencing. Scheinbar. Sowas mag ich nicht bei so Spielen. Wenn eine Sache erst nicht geht und hinterher geht sie, weil du eine bestimmte. Weil du halt jetzt diesen Fuel Pop dabei hast. Hat sie den gerade in ihre Jacke gesteckt? Scheinbar. Aber es geht schon. Es geht schon. Time to power up the circuit. Hey, sie hat von selber die Tür zugemacht. Ich muss das nicht machen und sie hat mich angemeckt. Na komm, hier, wir machen Fortschritte. One properly powered bar coming up. Try to throw Drek at the Ragnaroks, and we'll throw Drek right back at you. Our security circuit is working properly again. Okay, jetzt erwarte ich aber auch, dass das Licht richtig an ist. Ah, sieht genauso aus wie vorher. I restored the security circuit. So let's open this baby. This is the fridge where we keep the stuff. It's a feast for the eye whenever Guldklump notices someone trying to fiddle with hell. Have no fear. To investigate the reasons Zendelite shut down, Haven residents have been restricted from accessing the global net until... Okay, Hassa. Let's see what we have for you in here. Inane dragon meat? Eurograph Oil, Ratif Vodka und Professor Fessor Vintage. Wer hat was von einem polnischen Vodka gesagt? I kind of remember the Ratif Vodka. On second thought, no, that doesn't seem right. Let's start over. Don't you think I didn't notice you hacked this? Huh? Seems like you forgot track. Yep. You're lucky I knew you. I didn't manage to punch in the code. No lame excuses, please. You're not that hungover. I'll jolt that down as another thing you're gonna have to... all right, Klump. Tell me again what Hussa and I had, Klump. My brain's not working. I remember you two screeching about some Polish vodka. You're really in the mood for vodka lately. Then I asked you to be careful with the bottle you were handling and you said, no worries, it's straight from here, we can get more. The third bottle you used, Hussar split straight on the floor. You two were like gremlins yesterday. You can tell my daughter she's gonna pay for whatever that bottle was. I think there was also something non-alcoholic in there. You vanished around the... Liegt hier irgendwo eine zertrümmerte Flasche oder so? Ja, splittet on the floor. Ich hab nichts gesehen. Stain, ah, okay. Smells like some sort of ultra sweet syrupy liqueur? Some forest fruit, maybe? Okay, Hussar. Let's see what we have for you in here. Inane dragon mead. Sounds like something I would drink. On second thought, no, that doesn't seem right. Let's start over. Okay, Hussar. Maybe I drank the Professor Fesser vintage? On second thought. Okay, Hussar. The bottle of Eurograv oil, perhaps? On second thought. Toll. Okay, Hussar. Nicht Alkohol, schlecht dieses. Ja, ach so, okay. Okay. Honeyberry Finn. Das war was Süßes, hat sie gesagt. Honeyberry Finn Liqueur. I think I remember that one. The name alone screams forest fruit. And it smells like it too. It's coming with. So, und irgendwas von hier. White and Red Eagle klingt Pollen. I wonder if White and Red Eagle Vodka is what we had. White and Red Eagle. This must be the Polish vodka Harald mentioned. Let's take it. Aber es ist nicht alkoholisch, das hat er gesagt. Ja, das ist ja der Sirup, oder? Ach so, ja. Bin ich. Oder das Basement Water. Did we drink pot on second? Stellt ihr dann alles wieder zurück, weil sie start over sagt? Oh nein, sie stellt okay, alles Hussar. Wieder zurück. Let's see what we have for you in here. Okay. Inane on second thought. Hä? No, that doesn't. Nee, das war's nicht. Ach, nee, das war das andere, okay, das war nicht zu euch. I wonder if White and... Wie hieß denn der Scheiß hier nebenan? Was mit Honey, oder? Nee, dieser... Er das auch? Wir hatten das... Wo ist das denn? Dafür bitte... Honeyberry Finn Liqueur. I think I remember that one. The name alone screams forest fruit. Und dann was? Jet Edge Nano Ale? War das das, was es hier gibt? The Jet Edge Nano on second. Nicht. I prefer my beer cold. Arbar's House Beer Brand. Sowas, ja, das ist so ein bisschen okay, das, was Hassan. Ich bei, auch früher Let's bei den Spielen auch gefallen habe, dass man alles immer wieder probieren muss. Aber klar, wenn du es einfach nur rumklicken könntest, wäre es halt schnell vorbei. I wonder if White and Red Eagle. Honeyberry Finlick, the name of. Wie beschreibst du deine Reise? Ja, eine Reise? Ist doch auch mal dieses Videogames Tourism Ding. An einem Freitagabend. Aber das gibt's ja gar nicht, oder? Space Elevator Bitter. Das kommt doch von hier. Space Elevator Bitter. Yes, that sounds familiar. Harald said we drank something local. This one here is from Haven. I'll take it. And that's also all the bottles I need. Let's make a kind of gross-sounding drink. I should talk to Harald first before I think about mixing Hassan's drink myself. He has... Can I use the bar shaker to make Huss a drink? The one Hussar used as target practice outside the bar yesterday. After what you pulled. No. Solve your own problem. I'm taking a break from helping my drunkard daughter out. I'm going now. Till soon, Evie. The door to the outside. The door to the... So, jetzt muss ich also einen Mixer improvisieren, sehe ich das richtig? Jetzt war's. No need for me to mess with it. War ein Kugelmess. Kann ich das nicht einfach zusammenschütten? Oder den kaputten Sink einfach alles reinkippen. It's broken. I really. I'd rather deal with. Probier doch mal, dass du da reinkippen kannst. Mal gut shaken kann man es natürlich nicht da drin. That'd be a real waste of booze. Right, I have all the bottles I need. And the coaster will keep the glass sealed whilst I mix. Time to get to work. Kannst du mit dem... Die hält den Coaster oben drauf, wenn ich ihn shake. Sie steckt's wieder in die Tasche. This is... revolting. I think I'll call it... electronic farts. Ha ha. Ja, die Jokes sind mit einem Mist, aber das ist jetzt ja... A pity no one heard this genius joke. Hassan! Nein, nicht die Situation. Und sie ist auf dem Hassan. I have your drink, Hassan. Wasn't easy. Hmm. Well, great. I fell asleep again. You really figured out what we had yesterday? I'm impressed. I'm still completely mind-wiped. Yeah, it's a bit... disgusting. I can imagine. But heir of the dog is heir of the dog. It's worked for centuries. It'll work for me, too. Let's do the drill, then. You can enjoy the drink whilst I'm whizzing through the nodes. What? Okay. One day. Computer. Next email. Recipient. Jonathan Exley, CEO, Mitsutomo International. Regarding resignation let... What? Transfer complete. Assessing situation. Status. Surrounded by biological life form. Database corrupted. What is happening? Host is interfering with rescue operation. Suppression initiated. Suppression? Give me back my body! Demon! Geshu! Security! Host suppressed. Diversion protocol initiated. What seems to be the problem, ma'am? Nothing, guard. I... Joy! Don't let... I am sorry, guard. It has been a stressful day. Are you sure, Miss Sotomayor? Something doesn't seem orderly here. Are you under any sort of duress? No, really. Joey. Everything is just fine. I am sorry for interrupting your day. You haven't interrupted anything of importance. Let me know if there's anything I can do for you. Thank you, Joey. You can go now. As you wish, miss. Schon verdächtig. If you don't hold yourself back in the future, host, I will have to suppress you more aggressively. I need to find a way to restore some of my database and find out who you are. You will regret this. I will not cooperate. I did not expect you to give up this information. Right now, I have barely any information about what any of these things here are. Den ersten Eindruck reicht sie auch eigentlich, oder? Ich denke auch, also ich hätte jetzt was Ähnliches gesagt gleich. So, ich hätte die Katze noch abgewartet. Aber ja. Weiß ich jetzt nicht. Also, das soll ja relativ lang sein. Ich überlege da jetzt so, was weiß ich, 5-6 Stunden in so ein Spiel zu stecken. Dafür ist es mir eigentlich ein bisschen zu slow-paced. Aber mir gefällt der Artstyle sehr gut. Auch wenn man natürlich sieht, bei den Animationen und so, dass das halt nicht hundertprozentig super professionell mit hohem Budget gemacht ist, aber man sieht an jedem Frame, dass es mit Liebe gemacht ist, finde ich. Also die Details sind schön, die Referenzen an Popkultur und Geschichte des Genres sind schön. Also ich denke, wer auf solche Point-and-Click-Adventure-Spiele steht, kann hier wenig falsch machen. Dass die Rätsel nicht immer auf den ersten Blick verständlich erscheinen, ist ja irgendwie auch so ein fast schon ein Feature von diesem Genre. Man muss ja auch ein bisschen Herausforderungen reinpacken. Ja, das stimmt. Spielt man offensichtlich an die Lady. Und es würde mich nicht wundern, wenn das im Zusammenhang steht mit dem, was unsere Evie in ihrem Kopf hört und sieht, ein bizarrely shaped object. I can't imagine that even if I managed to add a database entry for this object, that it would make any sense. This is bizarre. Okay. Ist ja auch ganz lustig, wenn man dann die Reaktionen dieser KI oder was das auch immer ist, was sie übernommen hat, dann auf die Welt hört und sieht. Schon cool gemacht. Ja. Born Punk heißt das Spiel, gibt's auf Steam. Disclaimer, und diversen anderen. Und Champagne aus der Gamergate-Zeit. Genau, aber wir hatten keine sexuelle Beziehung mit ihm. Nein, und wir bekommen auch kein Geld oder gute genau. Plätze bei irgendeinem Indie-Festival oder so. Hat er alles abgenehmt. Wollte er nicht haben, ne? Ja, hat er gesagt. Deswegen haben wir auch unser Indie-Festival für dieses Jahr abgesagt. Dann ja, also wenn wieder mal einer aus der Gamergate-Zeit ein Spiel macht, dann habe ich vielleicht nochmal so ein Stream. Aber dann vielleicht ein bisschen actionreicher. Aber das ist natürlich jetzt zuzugucken. Ist so super spannend. Aber wir wollen es halt mal ausprobieren. Oh, guck mal, da ist eine Katze. Ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen unterhaltsam. So viel Zuschauer hatten wir dieses Mal auf jeden Fall nicht. War eher so zweistellig. Ist ja auch nur ein Spaß. Genau. Aber am Sonntag ja dann wieder mit den üblichen. Lasst euch üblichen. Nicht ändern, schaltet am Sonntag ein. Wir werden viel zu reden haben über Rita Ackermann und ähnliche Gestalten. Lasst euch gut gehen. Aber was der Freiheit dient. Zerschmetternd. Genau. Dann drücken wir am besten auf den Unterbrechen-Knopf. Genau. Achso, ich muss ja heute mal ausmachen. Macht's gut! Und denkt dran, immer, also Eintracht.